Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2. Um 3:03 die Lesung im 2. Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig von Jaroslav Haschek. Heute Teil 3. Schweig, Hundehändler von Beruf und vor Jahren von Militärärzten als amtlich anerkannter Idiot für untauglich erklärt, muss nach einer Plauderei mit einem Polizeispitzel wegen Hochverrats ins Gefängnis. Nach Verhören schickt man Schweig wegen seiner unerklärlich gut gelaunten Gemütsverfassung ins Irrenhaus und von dort wird er bald als Simulant entlassen. Auf dem Nachhauseweg bricht Schweig vor einem Plakat in patriotischen Jubel aus, ein Plakat, das den Ausbruch des Ersten Weltkriegs verkündet. Schweig wird wegen Aufwiegelei sofort wieder ins Gefängnis gebracht. Es liest Helmut Qualtinger. Schweig kehrt nach Durchbrechung des Zauberkreises nach Hause zurück. Durch das Gebäude der Polizeidirektion wehte der Geist einer fremden Autorität, die das Maß der Begeisterung für den Krieg feststellte. Bis auf Einzelne, die ihre Zugehörigkeit zu einer Nation, deren Söhne für völlig fremde Interessen verbluten sollten, nicht leugneten, stellte die Polizeidirektion die schönste Gruppe bürokratischer Raubtiere dar, deren ganze Sinnen und Trachten sich auf Kerker und Galgen konzentrierte. Dabei behandelten sie ihre Opfer mit giftiger Freundlichkeit und erwogen bedächtig jedes ihrer Worte. »Es tut mir sehr leid«, sagte eines dieser schwarz-gelb gestreiften Raubtiere, als man ihm Schweig vorführte, »dass sie wieder in unsere Hände gefallen sind. Wir haben geglaubt, dass sie sich bessern werden, aber wir haben uns getäuscht.« Schweig nickte stumm mit dem Kopf und gebärdete sich so unschuldig, dass das schwarz-gelbe Raubtier ihn fragend anblickte und mit Nachdruck sagte, »Benehmen Sie sich nicht so blöd!« Er ging jedoch sofort zu einem liebenswürdigen Ton über und fuhr fort. »Für uns ist es gewiss sehr unangenehm, Sie in Haft zu halten, und ich kann Ihnen versichern, dass meiner Meinung nach Ihre Schuld nicht so groß ist, denn bei Ihrer geringen Intelligenz besteht kein Zweifel, dass Sie verleitet worden sind.« »Sagen Sie mir, Herr Schweig, wer verleitet Sie eigentlich dazu, solche Dummheiten zu machen?« Schweig hustete und sagte, »Ich weiß bitte von keinen Dummheiten.« »Und ist das keine Dummheit, Herr Schweig?« hieß es in gekünstelt väterlichem Ton, »wenn Sie nach Angaben des Polizisten, der Sie hergebracht hat, vor einem an der Straßenecke affischierten Kriegsmanifest einen Menschenauflauf hervorrufen und das Volk mit Ausrufen aufwiegeln wie »Heil Kaiser Franz Josef, diesen Krieg gewinnen wir!« »Ich konnte nicht untätig bleiben«, erklärte Schweig, seine guten Augen auf das Antlitz des Inquisitors heftend. »Ich war so aufgeregt, wie ich gesehen habe, dass alle das Kriegsmanifest lesen und keine Freude zeigen, keine Hochrufe, kein Hurra, überhaupt nichts, Herr Rat, so wie wenn sie es überhaupt nichts angehen möchte. Und da habe ich, alter Soldat, von den 91ern nicht mehr länger zuschauen können und habe diese Sätze ausgerufen, und ich denke, wenn Sie an meiner Stelle gewesen wären, dass Sie es gerade so gemacht hätten wie ich. Wenn schon Krieg ist, müssen wir ihn gewinnen und man muss dem Kaiser Heil rufen. Das wird mir keiner ausreden.« Überwunden und zerknirscht ertrug das schwarz-gelbe Raubtier nicht den Blick des unschuldigen Schäfchens Schweig. Es senkte die Augen auf die Gerichtsakten und sagte, »Ich anerkenne vollkommen Ihre Begeisterung, aber Sie hätten sie unter anderen Umständen bekunden müssen. Sie wissen selbst gut, dass ein Polizist Sie geführt hat, sodass so eine patriotische Kundgebung auf die Bevölkerung eher ironisch als ernsthaft wirken konnte und musste.« »Wenn jemanden ein Polizist führt«, entgegnete Schweig, »ist das ein schwerer Moment im Menschenleben. Aber wenn man nicht mal in so schweren Momenten vergisst, was sich zu tun gebührt, wenn Krieg ist, so denke ich, dann ist man kein schlechter Mensch.« Das schwarz-gelbe Raubtier knurrte und schaute Schweig noch einmal in die Augen. Schweig antwortete mit der unschuldigen, weichen, bescheidenen und sanften Wärme seines Blickes. Eine Zeit lang blickten einander die beiden unverwandt an. »Hol Sie der Teufel, Schweig«, sagte schließlich der Amtsbart. »Wenn Sie noch einmal herkommen, werde ich Sie überhaupt nicht mehr ausfragen. Und Sie werden direkt ins Militärgericht auf den Ratschin wandern. Haben Sie verstanden?« Und ehe er sich's versah, schritt Schweig auf ihn zu, küsste ihm die Hand und sagte, »Vergelt's Gott tausendmal, wenn Sie mal ein Hunderl brauchen sollten, wenden Sie sich gefälligst an mich. Ich habe ein Geschäft mit Hunden.« Und so befand sich Schweig wieder in Freiheit und auf dem Weg zu seinem Heim. Seine Erwägung, ob er sich zuerst beim Kelch aufhalten sollte, endete damit, dass er jene Tür öffnete, durch die er vor einiger Zeit in Begleitung des Detektivs Brettschneider geschritten war. Im Ausschank herrschte Grabesstille. Es saßen dort einige Gäste, unter ihnen der Küster von der Apollinarkirche. Sie sahen bekümmert aus. Hinter dem Schanktisch saß die Wirtin Paljewetz und blickte stumpf auf die Bierhähne. »Also, da bin ich schon wieder«, sagte Schweg lustig. »Geben Sie mir ein Glas Bier. Wo haben wir denn den Herrn Paljewetz? Ist er auch schon zu Hause?« Statt einer Antwort begann die Paljewetz zu weinen. Sie stöhnte und indem sie ihr Unglück in eine eigentümliche Betonung jedes Wortes zusammenfasste, hub sie an. »Sie haben ihm 10 Jahre aufgebrummt vor einer Woche.« »Na also«, sagte Schweg, »da hat er also schon 7 Tage hinter sich.« »Er war so vorsichtig«, weinte die Paljewetz. »Er hat selbst immer von sich behauptet.« Die Gäste im Ausschank schwiegen hartnäckig, als gehe hier der Geist des Paljewetz um und mahne sie zu noch größerer Vorsicht. »Vorsicht ist die Mutter der Weisheit«, sagte Schweg, während er sich an den Tisch zu einem Glas Bier setzte, in dessen Schaum sich kleine Löcher befanden, die durch die herabtropfenden Tränen der Frau Paljewetz entstanden waren, als sie Schweg das Bier auf den Tisch getragen hatte. »Heutzutage sind die Zeiten so, dass sie einen zur Vorsicht zwingen.« »Gestern haben wir 2 Begräbnisse gehabt«, lenkte der Küster von der Apollinarkirche das Gespräch auf ein anderes Geleis. »Da ist wohl jemand gestorben«, sagte ein anderer Gast, worauf ein dritter hinzufügte. »Waren's Begräbnisse erster Klasse?« »Ich möchte gern wissen«, sagte Schweg, »wie jetzt im Krieg die Militärbegräbnisse sein werden.« Die Gäste erhoben sich, zahlten und gingen still davon. Schweg blieb allein mit Frau Paljewetz. »Das habe ich mir nicht gedacht«, sagte er, »dass sie einen unschuldigen Menschen zu 10 Jahren verurteilen werden. Dass sie einen unschuldigen Menschen zu 5 Jahren verurteilt haben, das habe ich schon gehört. Aber 10, das ist ein bisschen viel.« »Wenn mein Alter gestanden hat«, weinte die Paljewetz, »wie er das hier von den Fliegen gesagt hat und von dem Bild, so hat er es auch auf der Direktion und bei Gericht wiederholt. Ich war bei der Hauptverhandlung als Zeugin, aber was habe ich mir zeigen können, wenn sie mir gesagt haben, dass ich in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu meinem Mann stehe und dass ich mich der Zeugenschaft entschlagen kann? Ich habe mich so erschreckt über dieses verwandtschaftliche Verhältnis, damit draus vielleicht nicht was wird. So habe ich mich der Zeugenschaft entschlagen und der arme Kerl hat mich so angeschaut, mein Leben lang werde ich seine Augen nicht vergessen. Und dann nach dem Urteil, wie man ihn abgefilmt hat, hat er auf dem Gang geschrien, so blöd war er davon, es lebe der freie Gedanke.« »Und der Brettschneider geht nicht mehr her?« fragte Schweg. »Er war ein paar Mal hier«, erwiderte die Wirtin, »hat 1 oder 2 Biere getrunken, hat mich gefragt, wer hergeht und hat zugehört, wie die Gäste vom Fußball reden. Immer wenn sie ihn sehen, reden sie vom Fußball. Und in ihm hat's gezuckt, als ob er jede Weile hätte toben und sich winden wollen. Während dieser ganzen Zeit ist ihm nur ein einziger Tapezierer aus der Quergasse auf den Leim gegangen.« »Es ist Übungssache«, bemerkte Schweg. »War der Tapezierer ein dummer Mensch?« »Ungefähr wie mein Mann«, antwortete sie unter Tränen. »Er hat ihn gefragt, ob er auf dieselben schießen möchte. Und da hat er ihm gesagt, dass er nicht schießen kann, dass er einmal bei einer Schießbude war und dort die Krone durchschossen hat. Dann haben wir alle gehört, dass der Brettschneider gesagt hat, wie er sein Notizbuch herausgezogen hat. Da schaue er wieder ein hübscher Hochverrat. Und dann ist er mit dem Tapezierer aus der Quergasse fortgegangen und er ist nicht mehr zurückgekommen.« »Ja, ja, es werden ihrer viele nicht mehr zurückkommen«, sagte Schweg. »Geben Sie mir einen Rum.« Schweg ließ sich gerade zum 2. Mal Rum einschenken, als der Geheimpolizist Brettschneider die Wirtsstube betrat. Er warf einen hastigen Blick in den Ausschank und in das leere Lokal, setzte sich zu Schweg, bestellte ein Bier und wartete, was Schweg sagen würde. Schweg nahm eine Zeitung vom Ständer und bemerkte, während er die rückwärtige Inseratenseite betrachtete, »Na also, dieser Chimperei in Straschkopf, Nummer 5, Post Ratschineves, verkauft seine Wirtschaft mit 13- eigenen Feldern, Schule und Bahn im Ort.« Brettschneider trommelte nervös mit den Fingern, drehte sich zu Schweg herum und sagte, »Das wundert mich aber, dass Sie diese Wirtschaft interessiert, Herr Schweg.« »Ach, das sind Sie«, sagte Schweg, indem er ihm die Hand reichte. »Ich habe Sie nicht gleich erkannt, ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Ja, zum letzten Mal haben wir uns, wenn ich mich nicht irre, in der Aufnahmskanzlei der Polizeidirektion gesehen. Was machen Sie denn seit der Zeit? Kommen Sie oft her?« »Ich bin halt Ihretwegen gekommen«, sagte Brettschneider. »Mir wurde auf der Polizeidirektion mitgeteilt, dass Sie Hunde verkaufen. Ich brauche einen Rattler oder Spitz oder etwas Ähnliches.« Ah, das kann ich Ihnen alles verschaffen, antwortete Schweig. Wünschen Sie ein reinrassiges Tier oder so einen Straßenketter? Ich glaube, entgegnete Brettschneider, dass ich mich für ein reinrassiges Tier entscheiden werde. Und wie wär's mit einem Polizeihund? Fragte Schweig. So einen, was gleich alles ausschnüffelt und auf die Spur des Verbrechens führt. Ein Fleischer in Wrschowitz hat einen und er zieht ihm das Wagerl. Dieser Hund hat, wie man sagt, seinen Beruf verfehlt. Ich möchte einen Spitz, sagte Brettschneider mit maßvoller Ruhe. Einen Spitz, der nicht beißt. Wünschen Sie also einen zahnlosen Spitz? Fragte Schweig. Ich weiß von einem. Ein Wirt in Davids hat einen. Also lieber einen Rattler, ließ sich Brettschneider verlegen vernehmen, dessen kynologische Kenntnisse sich erst im Anfangsstadium befanden und der, wenn er nicht den Befehl dazu von der Polizeidirektion erhalten hätte, nie etwas über Hunde erfahren haben würde. Aber der Befehl lautete deutlich, klar und hart. Er sollte mit Schweig aufgrund seines Hundegeschäftes näher bekannt werden und erhielt zu diesem Zweck das Recht, sich Gehilfen auszusuchen und über Beträge zum Ankauf von Hunden zu disponieren. »Rattler gibt's größere und kleinere«, sagte Schweig. »Ich weiß von zwei kleineren und drei größeren. Alle fünf kann man auf den Schoß nehmen. Ich kann Ihnen sie aufs Wärmste empfehlen.« »Das wär was für mich«, erklärte Brettschneider. »Und was kostet einer?« Oh, »das kommt auf die Größe an«, antwortete Schweig. »Das hängt nur von der Größe ab. Ein Rattler ist kein Kalb. Bei Rattlern ist es gerade umgekehrt. Je kleiner, desto teurer.« »Ich reflektiere auf einen Größeren, der hüten kann«, entgegnete Brettschneider, der fürchtete, den Geheimfonds der Staatspolizei zu sehr zu belasten. »Gut«, sagte Schweig, »größere kann ich Ihnen zu 50 Kronen verkaufen und noch größere zu 25, aber dabei haben wir auch was vergessen. Sollen es junge Hunde sein oder ältere Hunde? Und dann Hunde oder Hündinnen?« »Das ist mir egal«, antwortete Brettschneider, der hier unbekannten Problemen gegenüberstand. »Verschaffen Sie mir einen und ich hole mir ihn morgen um 7 Uhr Abend bei Ihnen. Abgemacht?« »Abgemacht, kommen Sie«, antwortete Schweig trocken. »Aber in diesem Fall bin ich gezwungen, Sie um eine Anzahlung von 30 Kronen zu bitten.« »Ohne weiters«, sagte Brettschneider, das Geld auszahlend, »und jetzt lassen wir uns jeder ein Viertel Wein auf mein Konto geben.« Als sie jeder das vierte Viertel Wein getrunken hatten, forderte Brettschneider Schweig auf, sich nicht vor ihm zu fürchten. Er sei heute nicht im Dienst und man könne mit ihm daher über Politik sprechen. Schweig erklärte, er spreche niemals im Wirtshaus über Politik. Die ganze Politik sei ein Geschäft für kleine Kinder. Brettschneider hatte dagegen revolutionäre Anschauungen. Er erklärte, dass jeder schwache Staat zum Untergang verurteilt sei und fragte Schweig nach seiner Ansicht darüber. Schweig erklärte, dass er mit dem Staat nie zu tun gehabt habe, aber einmal habe er ein schwaches Bernhardinerjunges in Pflege genommen und mit Kommisszwieback gefüttert und es sei auch richtig krepiert. Als sie jeder das fünfte Viertel getrunken hatten, erklärte Brettschneider, er sei Anarchist und fragte Schweig, in welche Organisation er sich einschreiben lassen solle. Schweig sagte, dass ein Anarchist einmal einen Leonberger für 100 Kronen von ihm gekauft habe und ihm die letzte Rate schuldig geblieben sei. Beim sechsten Viertel sprach Brettschneider von der Revolution und gegen die Mobilisierung, worauf Schweig sich zu ihm neigte und ihm ins Ohr flüsterte, »Gerade ist ein Gast ins Lokal gekommen, dass er Sie also nicht hört, sonst möchten Sie daraus Unannehmlichkeiten haben. Sie sehen doch, dass die Wirtin weint.« Frau Paliwetz weinte tatsächlich auf ihrem Stuhl hinter dem Schanktisch. »Warum weinen Sie, Frau Wirtin?« fragte Brettschneider. »In 3 Monaten gewinnen wir den Krieg, dann gibt's Amnestie. Ihr Mann kommt zurück und wir trinken uns bei Ihnen einen Rausch an.« »Oder glauben Sie nicht, dass wir gewinnen?« wandte er sich an Schweig. »Wozu das immerfort wiederkommen?« sagte Schweig. »Gewinnen muss man's, basta, jetzt muss ich aber schon nach Hause gehen.« Schweig bezahlte die Zeche und kehrte zu seiner alten Bedienerin Frau Müller zurück, die sehr erschrak, als sie sah, dass der Mann, der die Wohnungstür mit einem Schlüssel öffnete, Schweig war. »Ich hab gedacht, Herr, dass Sie erst in ein paar Jahren zurückkommen werden«, sagte sie mit der gewohnten Aufrichtigkeit. »Ich habe mir dabei aus Mitleid einen Portier aus einem Nachtcafé auf Quartier genommen, weil bei uns 3-mal Hausdurchsuchung war und Sie gesagt haben, wie Sie nichts haben finden können, dass Sie verloren sind, weil Sie raffiniert sind.« Schweig überzeugte sich sofort, dass der unbekannte Fremde sich recht bequem eingerichtet hatte. Er schlief in Schwegs Bett und war sogar so edelmütig, dass er sich mit dem halben Bett begnügte und auf der anderen Hälfte irgendein langhaariges Geschöpf einquartiert hatte, das aus Dankbarkeit im Schlaf die Arme um seinen Hals geschlungen hielt, während Herren- und Damengarderobestücke kunterbunt ums Bett herumlagen. Aus dem Chaos war ersichtlich, dass der Nachtcafé-Portier mit seiner Dame in fröhlicher Laune heimgekehrt war. »Herr«, sagte Schweg, den Eindringling rüttelnd, »dass Sie das Mittagsmahl nicht verpassen. Es möchte mich sehr verdrießen, wenn Sie von mir sagen möchten, dass ich Sie herausgeworfen habe, wie Sie schon nirgends was zum Mittagsmahl bekommen haben.« Der Portier war sehr verschlafen, und es dauerte lange, bevor er begriff, dass der Eigentümer des Bettes zurückgekehrt war und Ansprüche darauf erhob. Nach der Gewohnheit aller Nachtcafé-Portiers erklärte auch dieser Herr, er werde jeden, der ihn wecken wolle, durchprügeln, worauf er weiter zu schlafen versuchte. Schweg glaubte inzwischen die verschiedenen Garderobestücke zusammen, brachte sie dem Portier zum Bett und sagte, während er ihn energisch rüttelte, »Wenn Sie sich nicht anziehen, werde ich's probieren, Sie so, wie Sie sind, auf die Gasse zu werfen. Es ist ein großer Vorteil für Sie, wenn Sie angezogen von hier herausfliegen.« »Ich habe bis 8 Uhr abends schlafen wollen«, ließ sich der Portier verschüchtert vernehmen, während er sich die Hosen anzog. »Ich zahle dieser Frau pro Tag 2 Kronen fürs Bett und kann mir Freilands aus dem Kaffeehaus herführen. Marie, steh auf.« Als er sich den Kragen anzog und die Krawatte umband, war er bereits so weit zu sich gekommen, dass er Schweg herzlich zu einem Besuch einlud und versichern konnte, das Nachtcafé Mimosa sei wirklich eines der anständigsten Nachtlokale, in das nur Damen Zutritt hätten, deren Polizeibügel vollständig in Ordnung sei. Seine Gefährtin hingegen war mit Schweg keineswegs zufrieden und bediente sich einiger recht feiner Ausdrücke, deren Feinster lautete »Klachelhundsgemeiner«. Nachdem die Eindringlinge gegangen waren, wollte Schweg mit Frau Müller abrechnen. Er fand aber keine Spur von ihr vor, außer einem Stückchen Papier, auf das mit Bleistift die unregelmäßigen Schriftzüge Frau Müllers geschmiert waren. Sie enthielten ihre Gedanken hinsichtlich des unglücklichen Vorfalls mit Schwegs an den Nachtcafé-Portier verborgten Bett. »Verzeihen Sie, gnä Herr, dass ich Sie nie mehr sehen werde, weil ich aus dem Fenster spring.« »Sie liegt«, sagte Schweg und wartete. In einer Stunde kam die unglückliche Frau Müller in die Küche geschlichen. Ihrem verstörten Gesichtsausdruck merkte man an, dass sie von Schweg Worte des Trostes erwartete. »Wenn Sie aus dem Fenster springen wollen«, sagte Schweg, »gehen Sie ins Zimmer, das Fenster habe ich aufgemacht. Aus dem Küchenfenster zu springen möchte ich Ihnen nicht raten, weil Sie in den Garten auf die Rosen fallen könnten und die Streicher zerdrücken möchten und Sie bezahlen müssten. Aus dem Zimmerfenster fliegen Sie schön aufs Trottoir und wenn Sie Glück haben, brechen Sie sich das Genick. Wenn Sie Pech haben, brechen Sie sich bloß alle Rippen, Hände und Füße und werden noch das Spital zahlen müssen.« Frau Müller brach in Tränen aus, ging leise ins Zimmer und schloss das Fenster. Und als sie zurückkehrte, sagte sie, »Es zieht nämlich, und das wäre nicht gut für den Knäherr seinen Rheumatismus.« Dann machte sie das Bett zurecht, brachte wieder alles ungewöhnlich sorgfältig in Ordnung. Und als sie zu Schweg in die Küche trat, bemerkte sie tränenden Auges, »Die 2 jungen Hunde, Knäherr, was wir am Hof gehabt haben, sind krepiert. Und der Bernhardiner ist uns weggelaufen, wie sie hier die Hausdurchsuchung vorgenommen haben.« »Jesus, Maria und Josef«, schrie Schweg, »der kann in eine hübsche Schlamastik kommen. Der wird jetzt sicher von der Polizei gesucht werden.« »Er hat einen Polizeikommissar gebissen, wie er ihn bei der Durchsuchung unterm Bett herausgezogen hat«, fuhr Frau Müller fort. »Nämlich zuerst hat einer von den Herren gesagt, dass dort jemand unterm Bett ist. So haben sie den Bernhardiner im Namen des Gesetzes aufgefordert, er soll herauskriechen. Und wie er nicht wollte, haben sie ihn herausgezogen. Und er wollte sie beißen, dann ist er aus der Tür geflogen und nicht mehr zurückgekommen.« »Mit mir haben sie auch ein Verhör angestellt, wer zu uns kommt, ob wir nicht Geld aus dem Ausland kriegen. Und dann haben sie Anspielungen gemacht, dass ich dumm bin, weil ich gesagt habe, dass das Geld aus dem Ausland nur selten kommt. Zuletzt von dem Herrn Direktor aus Brin, die Anzahlung von 60 Kronen auf die Angora-Katze, die sie in der Narodni-Politika inseriert haben und statt der sie ihm in der Tattelkiste das blinde Fox-Terrier-Junge geschickt haben.« »Ich hab halt schon mal ein Pech mit diesen Behörden, Frau Müller. Sie werden sehen, wie viele Leute jetzt zu mir Hunde kaufen kommen werden«, seufzte Schweg. Ich weiß nicht, ob die Herren, die nach dem Umsturz das Polizeiarchiv prüften, die Posten des Geheimfonds der Staatspolizei entziffern konnten, die lauteten B40K, F50K, L80K und so weiter, Aber Sie haben sich entschieden geirrt, wenn Sie dachten, dass BFL die Anfangsbuchstaben von Männern waren, die für 40, 50, 80 und so weiter Kronen die tschechische Nation an den schwarz-gelben Adler verkauften. B bedeutete Bernhardiner, F Foxterrier, L heißt Leonberger. Alle diese Hunde brachte Brettschneider von Schweg nach Hause. Es waren abscheuliche Scheusäler, die nicht das Geringste mit jener reinen Rasse zu tun hatten, für die sich Schweg Brettschneider gegenüber ausgab. Einmal kam Detektiv Kalus, um einen Hund zu kaufen, und kehrte mit einem verstörten Biest zurück, das an eine gefleckte Hyäne mit der Mähne eines schottischen Schäferhundes gemahnte. Und unter den Posten des Geheimfonds erschien ein neues D90K. Das Ungetüm spielte die Rolle einer Dogge. Aber auch Kalus gelang es nicht, etwas aus Schweg herauszubekommen. Es erging ihm so wie Brettschneider. Selbst die geschicktesten politischen Gespräche leitete Schweg auf die Behandlung der Hundeseuche bei jungen Hunden über, und das Ergebnis der scharfsinnigst erdachten Fälle endete damit, dass Brettschneider von Schweg abermals ein neues, unerhört gekreuztes Scheusal nach Hause brachte. Und das war das Ende des berühmten Detektivs Brettschneider. Als er in seiner Wohnung bereits 7 solcher Scheusäler hatte, sperrte er sich mit ihnen im Hinterzimmer ein und gab ihnen so lange nichts zu fressen, bis sie ihn auffraßen. Er war so ehrenhaft, dass er dem Erar die Begräbniskosten ersparte. In seinem Dienstvermerk auf der Polizeidirektion waren in die Rubrik »Beförderung im Dienst« folgende Worte voller Tragik eingetragen. Aufgefressen von den eigenen Hunden. Als Schweg später von dieser tragischen Begebenheit erfuhr, sagte er, »Aber das eine möchte ich nur gern wissen, wie Sie ihn beim jüngsten Gericht zusammensetzen werden.« Schweg zieht in den Krieg. Zu der Zeit, als die Wälder am Flusse Raab in Galizien das österreichische Heer über die Raab flüchten sahen und die österreichischen Divisionen unten in Serbien nach Gebühr der Reihe nach auf die Hosen bekamen, erinnerte sich das österreichische Kriegsministerium auch Schwegs, der der Monarchie aus der Schlamastik helfen sollte. Als man Schweg die Verständigung brachte, dass er sich in einer Woche auf der Schützeninsel zur ärztlichen Untersuchung einfinden solle, lag er gerade im Bett, abermals von Rheuma gepackt. Frau Müller kochte ihm in der Küche Kaffee. »Frau Müller«, ertönte aus dem Zimmer die leise Stimme Schwegs, »Frau Müller, kommen Sie auf einen Moment her.« Als die Bedienerin beim Bett stand, sagte Schweg wiederum mit leiser Stimme, »Setzen Sie sich, Frau Müller.« In seiner Stimme lag etwas geheimnisvoll Feierliches. Als Frau Müller sich gesetzt hatte, verkündete Schweg sich aufrichtend, »Ich gehe zum Militär.« »Heilige Jungfrau«, schrie Frau Müller auf, »was werden Sie dort machen?« »Kämpfen«, antwortete Schweg mit Grabestimme. »Mit Österreich steht sehr schlecht. Oben rücken sie uns schon auf Krakau und unten nach Ungarn. Wir werden gedroschen wie Korn, wohin man sich umsieht und drum beruft man mich ein. Ich habe Ihnen doch gestern aus der Zeitung vorgelesen, dass unser Teil des Vaterland von düstern Wolken bedreht wird.« »Aber Sie können sich doch nicht rühren.« »Das macht nichts, Frau Müller. Ich werde im Wagerl zur Assentierung fahren. Sie kennen doch den Zuckerbäcker um die Ecke, der hat so ein Wagerl. Vor Jahren hat er drin seinen lahmen Besen Großvater an die frische Luft gefahren. Sie werden mich in diesem Wagerl zur Assentierung ziehen, Frau Müller.« Frau Müller brach in Tränen aus. »Soll ich nicht um den Doktor laufen, Gnäher?« »Nirgends werden Sie hingehen, Frau Müller. Ich bin bis auf die Fies ein ganz gesundes Kanonenfutter. Und in einer Zeit, wo es mit Österreich schief geht, muss jeder Krippel auf seinem Platz sein. Kochen Sie ruhig den Kaffee.« Und während Frau Müller verweint und aufgeregt den Kaffee seite, sang der brave Soldat Schweg in seinem Bett. »General Windischgrätz und die hohen Herren, als die Sonne aufging, gaben die Befehle, hopp, hopp, hopp. Gaben die Befehle, schrien aus voller Kehle, hilf uns doch, Jesus Christ und Jungfrau Marie, hopp, hopp, hopp.« Die erschrockene Frau Müller vergaß unter dem Eindruck des fürchterlichen Kriegsgesanges den Kaffee. Am ganzen Körper zitternd hörte sie entsetzt, wie der brave Soldat Schweg im Bette weitersang. »Mit der heiligen Jungfrau auf die starken Brücken, Pimon, wir werden doch hinüberrucken, hopp, hopp, hopp. Ja, das war rein Kampf bei Solferino, dort im Blut floss, dort in Fülle floss, dort aller Orten, hopp, hopp, hopp. Blut bis zu den Knien wie im Fleischerladen, weiß ich, die 18er dort geschlagen haben, hopp, hopp, hopp. 18er, ihr Braven, fürchtet nicht Gefahren, denn man bringt euch schon die Lähnung nachgefahren, hopp, hopp, hopp. Herr, um Gottes Willen, scholl es klagend aus der Küche, aber Schweig beendete schon sein Kriegslied. Lehnung nachgefahren, nun Menage zum Fressen, welches Regiment kennt sich mit uns messen? Hopp, hopp, hopp! Frau Müller stürzte aus der Tür und lief um den Arzt. Sie kehrte nach einer Stunde zurück, Schweig war eingeschlummert. Er wurde von einem dicken Herrn geweckt, der seine Hand eine Zeit lang auf Schweigs Stirn ruhen ließ und sagte, »Fürchten Sie sich nicht, ich bin der Dr. Barwick aus der Weinberge. Zeigen Sie mir die Hand, dieses Thermometer stecken Sie unter die Achsel, so, zeigen Sie die Zunge, noch mehr, halten Sie die Zunge, woran ist Ihr Herr Vater und Ihre Mutter gestorben?« Und so verschrieb Dr. Pavik in der Zeit, da Wien wünschte, dass alle Nationen Österreich-Ungarns die glänzendsten Beweise der Treue und Ergebenheit erbringen mögen, Schweig gegen seine patriotische Begeisterung Baum und empfahl dem wackeren und braven Krieger, nicht an den Krieg zu denken. »Liegen Sie gerade und verhalten Sie sich ruhig, morgen komme ich wieder.« Als er am nächsten Tag kam, fragte er in der Küche Frau Müller, wie es dem Patienten gehe. »Es steht Ärger mit ihm, Herr Doktor«, antwortete sie aufrichtig bekümmert. »In der Nacht hat er mit Vergeben, wie ihn das Rheuma gepackt hat, die österreichische Hymne gesungen.« Dr. Pavik sah sich gezwungen, auf diese neue Loyalitätskundgebung des Patienten mit einer erhöhten Dosis Brom zu reagieren. Am dritten Tage meldete ihm Frau Müller, dass es mit Schweig noch schlimmer stehe. »Nachmittag, Herr Doktor, hat er sich eine Karte vom Kriegsschauplatz holen lassen und in der Nacht hat ihn der Rappel gepackt, dass Österreich siegen wird.« »Und die Pulver nimmt er genau nach Vorschrift ein?« »Er hat sich noch nicht mal drum geschickt, Herr Doktor.« Nachdem Dr. Pavek Schweig mit einer Flut von Vorwürfen überschüttet hatte, verließ er ihn mit der Versicherung, dass er nie mehr kommen werde, um einen Menschen zu behandeln, der seine ärztliche Hilfe samt dem Brom ablehne. Es fehlten nur noch 2 Tage, nach deren Ablauf Schweig vor der Assentierungskommission erscheinen sollte. In dieser Zeit traf Schweig wichtige Vorbereitungen. Vor allem ließ er sich von Frau Müller eine Militärkappe kaufen. Hierauf schickte er sie fort, um das Wagerl von dem Zuckerbäcker um die Ecke zu entleihen, in dem dieser einst seinen bösen, lahmen Großvater an die frische Luft gefahren hatte. Dann fiel ihm ein, dass er Krücken benötigte. Zum Glück bewahrte der Zuckerbäcker auch die Krücken als Familienandenken an seinen Großvater auf. Jetzt fehlte ihm nur noch ein Rekrutensträußchen. Auch das trieb Frau Müller, die während jener Tage auffallend abgemagert war und wo sie ging und stand, weinte für ihn auf. Und so ereignete sich dann an jenem denkwürdigen Tage in den Prager Straßen ein Fall rührender Loyalität. Eine alte Frau, die ein Wagerl vor sich herschob, in dem ein Mann mit einer Militärkappe mit blank geputztem Käppi saß und mit den Krücken winkte, und auf seinem Rock glänzte ein buntes Rekrutensträußchen. Und dieser Mann, der immer wieder mit den Krücken winkte, schrie in den Prager Straßen, »Auf nach Belgrad! Auf nach Belgrad!« Ihm folgte eine Menschenmenge, zu der das unscheinbare Häuflein angewachsen war, das sich vor dem Hause aus dem Schweig in den Krieg zog, angesammelt hatte. Schweig hatte Gelegenheit zu konstatieren, dass die Polizisten, die an den Straßenecken standen, ihm salutierten. Auf dem Wenzelsplatz wuchs die Menge um das Wagerl mit Schweig auf einige 100 Köpfe an und an der Ecke der Krakauer Gasse wurde ein Burschenschaftler verprügelt, der Schweig zuschrie, »Heil, nieder mit den Serben!« An der Ecke der Wassergasse griff berittene Polizei ein und trieb die Menge auseinander. Als Schweig dem Revierinspektor nachgewiesen hatte, dass er schwarz auf weiß den Befehl habe, dass er heute vor der Assentierungskommission erscheinen müsse, war der Revierinspektor ein wenig enttäuscht. Um Exzessen vorzubeugen, ließ er das Wagerl mit Schweig von 2 berittenen Polizisten auf die Schützeninsel geleiten. Über diese ganze Begebenheit erschien in der Pražske Uredni Novini folgender Artikel. »Patriotismus eines Krüppels. Gestern Nachmittag waren die Passanten der Prager Hauptstraßen Zeugen einer Szene, die ein schönes Zeugnis davon ablegt, dass in dieser großen und ernsten Zeit auch die Söhne unserer Nation die glänzendsten Beweise ihrer Treue und Ergebenheit für den Thron des greisen Monarchen liefern. Wir hatten den Eindruck, dass die Zeiten der alten Griechen und Römer sich erneuerten, wo Mucius Scaevola sich in den Kampf tragen ließ, ohne seiner verbrannten Hand zu achten. Die heiligsten Gefühle wurden gestern von einem Krüppel mit Krücken, den ein altes Mütterchen in einem Krankenwagen schob, in großartiger Weise verdolmetscht. Dieser Sohn der tschechischen Nation ließ sich freiwillig, ohne seines Gebrechens zu achten, zur Assentierung fahren, um Gut und Blut für seinen Kaiser hinzugeben. Und wenn sein Ruf auf nach Belgrad einen so lebendigen Widerhall in den Prager Gassen fand, dann ist dies ein Beispiel dafür, dass die Prager Bürger Musterbeispiele für die Liebe zum Vaterland und zum Herrscherhaus darstellen. Im gleichen Sinn schrieb auch das Prager Tagblatt, das seinen Bericht mit den Worten schloss, den sich freiwillig meldenden Krüppel habe eine Schar Deutscher begleitet, die ihn mit ihren Leibern vor dem Gelünschtwerden seitens der tschechischen Agenten der Entente habe schützen müssen. Die Bohemia veröffentlichte diese Nachricht mit der Aufforderung, der Krüppelpatriot möge belohnt werden, und kündigte an, dass sie Geschenke deutscher Bürger für den Unbekannten in der Administration des Blattes entgegennehme. Konnte das Land Böhmen diesen drei Zeitungen nach keinen edleren Bürger hervorbringen, so waren die Herren der Assentierungskommission nicht dieser Ansicht. Insbesondere nicht Militäroberarzt Bautze. Er war ein unerbittlicher Mann, der in allem den betrügerischen Versuch sah, dem Militär der Front, der Kugel und den Schrapnells zu entrinnen. Bekannt ist sein Ausspruch, das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande. Im Laufe von 10 Wochen seiner Tätigkeit hatte er aus 11.000 Zivilisten 10.999 Simulanten ausgemerzt und hätte auch den 11.000. klein gekriegt, wenn diesen glücklichen Mann nicht just in dem Augenblick, als er ihn »Kehrt euch!« anbrüllte, der Schlag getroffen hätte. »Tragen Sie diesen Simulanten weg«, sagte Bautze, als er festgestellt hatte, dass der Mann tot war. Vor ihm stand an jenem denkwürdigen Tage Schweg, gleich den übrigen in völliger Nacktheit, seine Blöße keusch mit den Krücken verdeckend, auf die er sich stützte. »Das ist wirklich ein merkwürdiges Feigenblatt«, sagte Bautze. »Solche Feigenblätter hat es im Paradies nicht gegeben.« »Super arbitriert wegen Blödheit«, bemerkte der Feldwebel, der in die Akten blickte. »Und was fehlt Ihnen noch?«, fragte Bautze. »Melde gehorsamst, ich bin Rheumatiker, aber dienen werde ich seiner Majestät dem Kaiser, bis man mich in Stücke reißt«, sagte Schweg bescheiden. »Ich habe geschwollene Knie.« Bautze blickte den braven Soldaten Schweg fürchterlich an und brüllte, »Sie sind ein Simulant!« Und zum Feldwebel gewendet, sagte er mit eisiger Ruhe, »Den Kerl sogleich einsperren.« 2 Soldaten mit Bajonetten führten Schweg in das Divisionsgefängnis. Schweg ging an den Krücken und bemerkte mit Entsetzen, dass sein Rheumatismus zu schwinden begann. Als Frau Müller, die oben auf der Brücke mit dem Wagerl wartete, Schweg unter der Obhut der Bajonette erblickte, schluchzte sie laut auf und ließ das Wagerl stehen, um nie wieder dazu zurückzukehren. Und der brave Soldat Schweg schritt in Begleitung der bewaffneten Beschützer des Staates bescheiden dahin. Die Bajonette leuchteten im Glanz der Sonne, und auf der kleinen Seite drehte sich Schweg vor dem Radetzky-Denkmal zu der Menge um, die ihm folgte. »Auf nach Belgrad! Auf nach Belgrad!« Und Feldmarschall Radetzky blickte träumerisch von seinem Denkmal dem sich entfernenden braven Soldaten Schweg mit dem Rekrutensträußchen auf dem Rock nach, wie er an den alten Krücken humpelte, während ein würdiger Herr den ihn umringenden Leuten erläuterte, dass man einen Deserteur abführte. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.